Wehe der Erde. Die Sterne hängen tiefer denn je und starren zur Erde in angstvoller Glut. Sie spiegeln der Menschheit klagendes Weh. In ihrem Widerschein flackert Blut. Krieg heult in die Welt. Es rast der Tod. Der Schrecken wütet. Die Erde brennt. Entmenschte Gebete flehen Gott in den Kot. O Scham vor den Sternen am Firmament.